höre das Requiem von Thomas Louis de Victoria, gerufen von einer Stimme in meinem Inneren, während ich ein Kapitel schreibe von einem kirgisischen Frühling. An jenem wolkenlosen Mittag, es war der 1. Juni 2011, ein Flattern erklang am Fenster, ich stand auf und sah weiße Tauben. Hinter ihnen eine Wolkentreppe, sie fiel vom Zenit herab bis zu meinem Fenster. Ihre Perspektive war unendlich. Ich bemerkte, dass die Vögel starr blickten auf etwas oder jemanden hinter mir. Ich kehrte in mein Zimmer zurück und sah nichts. Plötzlich hörte ich eine sanfte, liebevolle Stimme für deine Liebe zu meinen Geboten. 40 Jahre lang sprach sie, schenke ich dir all meine Segnungen und ich salbe dich zu meinem Propheten, um Lebende und Tote zu richten. Jahrelang sprach sie, schenk ich dir all meine Segnungen und ich salbe dich zu meinem Propheten, um Lebende und Tote zu richten.